sein Gott sei so viel besser. Unseres alten Glaubens will es uns berauben. Mit seinen Zungenwaffen in seinem breiten Maul versucht es das zu schaffen, das sehe ich genau. Wollen wir den Kerl ertragen mit seiner Hölle und dem Himmelreich? Oder wollen wir ihn erschlagen, Bruder? Und dann